Nachdem ich ihr England zu Füßen gelegt, ihre grausame Prophezeiung akzeptierte, günstig für sie, doch für mich tödlich. In Kirgisistan erlitt ich Verfolgung und die Arbeitslosigkeit trieb mich zur Flucht. Zwei Städte boten uns Zuflucht an, London oder Paris. Ich wählte Paris, doch sie ignorierte meine Bitten, die des Mannes, der sie nach England führte. Und wieder kehrte ich zurück nach England, in die Hauptstadt des Windes Jekyll, von der sich nur derjenige müde zeigt, der des Lebens selbst überdrüssig ist. Wie mir eine Kollegin meiner Ex-Frau sagte, ein Monat verging zwei Monate und die Tore der Universitäten blieben verschlossen. Von fremden Kräften getrieben flog ich nach Florida, um zwei Monate als Arbeiter zu schuften. Verzweifelt betete ich zu Jesus und er brachte mich zurück in deine Straßen am Marble Arch. In Harrods arbeitete ich 4 Jahre lang, als Lagerlist dort verblühte. Die Blüte meiner Jugend ohne Leidenschaft, mit einer Partnerin, die meiner Leidenschaft fremd blieb. Hätte ich das chinesische Horoskop beachtet, hätte ich meiner eigenen Sternkarte geglaubt. Beide prophezeiten deinen nahenden Verrat. Doch stattdessen gabst du mir tausende Bücher, die ich hörte, während ich Kinder entfaltete. Und schenkst mir die schönsten Spaziergänge durch Hyde Park und Regenspark, die noch immer in meinen Träumen verweilen. Der Kensington Palace war der Pfarr, der den Garten unseres Hauses schmückte. Doch stattdessen gabst du mir tausende Bücher, die ich hörte, während ich Kinder entfaltete. Und schenkst mir die schönsten Spaziergänge durch Hyde Park und Regenspark, die noch immer in meinen Träumen verweilen. Der Kensington Palace war der Park, der den Garten unseres Hauses schmückte. Doch stattdessen gabst du mir tausende Bücher, die ich hörte, während ich Kinderhemden faltete. Und schenkst mir die schönsten Spaziergänge durch Hyde Park und Regenspark, die noch immer in meinen Träumen verweilen. Der Kensington Palace war der Park, der den Garten unseres Hauses schmückte.